B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Im Studio ist Christian Wagner. Und wir schauen im Europa-Report erst einmal nach Brüssel. Dort haben die EU-Außenminister das umstrittene SWIFT-Abkommen mit den USA auf den Weg gebracht. Gegen den Widerstand aus dem EU-Parlament. Es geht bei Auslandsüberweisungen um unsere Kontodaten. Es geht um die Frage, wie weit wir Europäer den Amerikanern entgegenkommen bei deren Jagd nach Terroristen und wie viel unserer eigenen Freiheit wir dabei aufgeben. Und es geht um die Frage, wie in Brüssel in Zukunft Politik gemacht wird. Die designierte Justizkommissarin Viviane Reding hat den EU-Parlamentariern Unterstützung signalisiert. Sie habe Zweifel, ob die Weitergabe der Daten zur Terrorbekämpfung tatsächlich notwendig oder effektiv ist. SWIFT, das sind 5 Buchstaben mit großer Sprengkraft. Denn das Abkommen, das dahinter steht, wächst sich zur ersten Machtprobe aus zwischen dem Europaparlament auf der einen Seite und EU-Kommission sowie den 27 nationalen Regierungen auf der anderen Seite. Es geht um Daten der europäischen Bankkunden, die über den belgischen Finanzdienstleister SWIFT laufen und auf die amerikanische Terrorfahnder Zugriff haben wollen. Ein Übergangsabkommen soll diesen Zugriff sicherstellen. Und bei der Kommission stellt man sich auf den Standpunkt, der Vertrag wird morgen am 1. Februar zumindest vorläufig in Kraft treten. The agreement will enter into force in provisional terms on the 1st of February. This is technically what will happen. Im Europaparlament sieht man das anders. Der Chef der deutschen Unionspolitiker Werner Langen sagt: Ich gehe davon aus, dass es nicht in Kraft treten kann ohne die Zustimmung des Parlaments. Das hat der Parlamentspräsident Buzek dem Rat mitgeteilt. Der Streit entzündet sich an einem Tag, dem 30. November 2009. Damals hatten die Mitgliedstaaten das Abkommen beschlossen, kurz vor knapp, denn nur einen Tag später, am 1. Dezember 2009, hätte das Parlament in die Entscheidung einbezogen werden müssen. So sieht es der Lissabon-Vertrag vor. Die Abgeordneten protestierten und sie bekamen die Zusicherung, ihr bekommt alle Unterlagen, könnt dann darüber abstimmen und wenn ihr Nein sagt, dann muss ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Soweit, so gut, doch die Unterlagen kamen und kamen nicht, beklagt Werner Langen. Der Rat hat mit Übersetzungsproblemen reagiert. Erst am 25. Januar ist das Dokument offiziell übermittelt worden. Zu kurz, um sich ausreichend auf eine Abstimmung vorzubereiten, sagt der CDU-Politiker und fügt hinzu, das Argument, die Übersetzung habe so lange gedauert, das sehe schon ein wenig nach Vorwand aus. Auf der anderen Seite stärke das aber auch das Lager der SWIFT-Skeptiker und deshalb ist sich Langen sicher, das Europaparlament wird bei der Abstimmung am 10. Februar Nein sagen. Die ablehnende Haltung zieht sich durch alle Fraktionen. Auch Grüne und SPD werfen den Regierungen der 27 EU-Staaten vor, die Rechte der gewählten Abgeordneten und damit die Bürgerrechte mit Füßen zu treten. Bei manchen nationalen Politikern stoßen sie damit auf offene Ohren. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer etwa sagt: Wir können nicht einen großen Vertrag abschließen zwischen allen Staaten mit einer stärkeren Beteiligung des Europäischen Parlaments und bei der ersten großen Maßnahme wird das Parlament nicht berücksichtigt. Seehofer zufolge verspielt man so das Vertrauen der Menschen in die Demokratie. Soweit die Kritik am formalen Vorgehen, doch da ist ja auch noch die Kritik am Inhalt des Abkommens. Der Vertrag soll sicherstellen, dass die US-Behörden anhand der SWIFT-Daten weiter die Geldströme nachvollziehen können. Das war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingeführt worden und lief bis vor kurzem über einen Server in den USA. Doch inzwischen werden die Daten des belgischen Unternehmens in Europa gespeichert. Der direkte Zugriff der Amerikaner wäre ohne ein neues Abkommen weggefallen. Der CSU-Europaparlamentarier Markus Ferber stellt nun die Frage: Haben die Amerikaner wirklich einen Anspruch darauf, jede Auslandsüberweisung, die in Europa stattfindet, prüfen zu dürfen, ob da Terrorismusfinanzierung stattgefunden hat? Das streiten wir ab. Es sind Datenschutzfragen nicht beantwortet, es sind Fragen der Datenspeicherung nicht beantwortet. Wann werden die Daten wieder gelöscht? Welche anderen Behörden der USA haben Zugriff auf diese Daten? All diese Fragen sind nicht befriedigend beantwortet. Deshalb lautet Ferbers Forderung: Nachbessern. Im Übrigen, so sagt der CSU-Politiker, zeige der Attentatsversuch von Detroit an den Weihnachtstagen eines auch sehr klar: Sicherheit sei allein durch das Anhäufen von Informationen nicht zu bekommen. Wenn ich mir anschaue, was die Amerikaner an Daten sammeln, und trotzdem stellen wir fest, dass jemand, der in Jemen in einem Terrorismus-Ausbildungslager war, unbeschadet ein Flugzeug Richtung USA besteigen kann, dann haben die Amerikaner nicht einen Mangel an Informationen, sondern einen Mangel an Bewertung von Informationen. Deswegen wollen wir sie nicht mit zusätzlichen Daten belasten. Das hat ganz klar einen ironischen Unterton, trifft aber im Kern die Argumentation vieler Europaparlamentarier. Sie wollen erreichen, dass ein endgültiges Abkommen über die Datenweitergabe an die USA in einem demokratischen Verfahren ausgehandelt und formuliert wird. Die Basis dafür soll am 10. Februar gelegt werden. Dann stimmt das Parlament über SWIFT ab, und derzeit sieht alles nach einem klaren Nein aus. Birgit Schmeitzner über das ungewohnte Kräftemessen in der EU zwischen den Mitgliedstaaten und dem Parlament. Überhaupt kann man den Eindruck gewinnen, dass bei den Abgeordneten in Straßburg das Selbstbewusstsein wächst, denn die bulgarische Kandidatin für die neue Kommission haben sie erst kürzlich aus dem Aufgebot hinausgekegelt. Die Ersatzkandidatin Kristalina Georgieva stellt sich am Mittwoch vor. Das Etikett zweite Wahl muss sie sich aber nicht anheften lassen. Jörg Paas stellt die Politikerin aus Bulgarien vor. Warum eigentlich nicht gleich, mag manch ein Europaabgeordneter sich in diesen Tagen denken, wenn er den Lebenslauf von Kristalina Georgieva studiert oder der Vizepräsidentin der Weltbank persönlich begegnet. Warum hat Bulgarien diese souverän und selbstbewusst auftretende Frau nicht gleich als Kandidatin für die EU-Kommission aufgeboten, sondern sich stattdessen mit der völlig inkompetent und überfordert wirkenden Ex-Außenministerin Rumjana Scheleva auf dem EU-Parkett erst einmal kräftig blamiert? Ein Teil der Antwort mag sein, dass Kristalina Georgieva zunächst nicht zur Verfügung stand. Sie habe Spaß an ihrem Job in Washington und denke nicht daran, ihn aufzugeben, beteuerte sie ein ums andere Mal, auch schon im vergangenen Jahr, als sie kurzzeitig als neue bulgarische Finanzministerin im Gespräch war. Nach dem ruhmlosen Rückzug von Rumjana Scheleva war jedoch dringend eine integre Persönlichkeit gefragt, der man zutrauen konnte, das Image Bulgariens zu retten. Und so unternahm Regierungschef Bojko Borissow doch noch einen Versuch, Georgieva zu überreden, diesmal mit Erfolg. Das Lob des Premierministers für seine neue Kandidatin fiel danach geradezu überschwänglich aus. Wer auch immer mit ihr zu tun hat, ist tief beeindruckt. Ich glaube, Bulgarien hat mit ihr eine Kandidatin für die Kommission, die alle anderen an Niveau und Qualität übertrifft. Kristalina Georgieva ist die einzige Osteuropäerin, die es in der Weltbank so weit nach oben geschafft hat. Nach dem Studium arbeitete die promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin zunächst an der Universität Sofia, dann folgten Lehraufträge an den US-Universitäten Yale und Harvard sowie an der London School of Economics. 1993 bekam Georgieva ihren ersten Job bei der Weltbank, zunächst als Expertin für Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung. Später spezialisierte sie sich auf die Regionen Russland und Zentralasien. All dies dürfte ihr nach eigener Überzeugung einen Wechsel nach Brüssel erleichtern. Präsident Barroso schätzt meine reichhaltige Erfahrung auf dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit. Er geht davon aus, dass ich für viele die beste Ansprechpartnerin bin. In der neuen EU-Kommission soll Kristalina Georgieva künftig für humanitäre Hilfe und Krisenschutz zuständig sein. Ein in diesen Zuschnitt neu geschaffenes Ressort, das von der Opposition in Bulgarien abwertend als unwichtig und untergeordnet bezeichnet wurde, nach Ansicht von Georgieva jedoch durchaus eine große Bedeutung hat. Für viele Länder ist dieses Ressort das Gesicht der EU. In den Augen derer, die Hilfe brauchen, zum Beispiel für die Menschen in Haiti, ist es gegenwärtig der wichtigste Aufgabenbereich überhaupt. In Bulgarien selbst ist Kristalina Georgieva bislang relativ unbekannt. Ihr Name tauchte erst im Wahlkampf im vergangenen Jahr häufiger auf. In Zukunft möchte sie durch gute Arbeit in Brüssel dazu beitragen, das Ansehen ihrer Heimat im Ausland zu verbessern. Sollte die neue Kommission vom EU-Parlament bestätigt werden, dann wird Kristalina Georgieva demnächst öfter auch auf Günther Oettinger treffen, die deutsche Stimme in der Kommission. Die Verständigung dürfte allerdings schwierig werden, denn Oettingers Englisch scheint noch immer recht dürftig zu sein. Sir, we in Europe quit different traditions, but no member state, not even big ones, is capable of creating a complete and autonomous energy supply system, yes to one. Umbrella? Die Aufnahmen Oettingers kursieren im Internet. Angesprochen auf seinen Vortrag sagte er einerseits, ja, er bekenne sich zu seinem Dialekt und zweitens, ja, er werde Englischunterricht nehmen. Eine Auseinandersetzung über Kopftuch oder Burka gab es in Deutschland schon vor Jahren. Das islamische Kopftuch oder der Ganzkörperschleier erhitzte aber vor allem dann die Gemüter, wenn Lehrerinnen oder Schülerinnen sie trugen. In Frankreich geht die Diskussion jetzt viel weiter. Eine Enquete-Kommission hat sich auf Drängen von Präsident Nicolas Sarkozy mit dem Thema beschäftigt und sie empfiehlt, die Burka sollte in der Öffentlichkeit verboten werden. Ein falsches Votum, meint Hendrik Jacek. Es ist sehr fraglich, ob Nicolas Sarkozy gewusst hat, was er mit seiner Burka-Debatte tatsächlich auslösen würde. Seine Äußerung im Sommer des vergangenen Jahres, wonach das Tragen des Ganzkörperschleiers in Frankreich nicht willkommen sei und deshalb auch nicht geduldet würde, hat eine gewaltige Büchse der Pandora geöffnet. Ein geradezu unheimliches Reservoir, aus dem nunmehr Hass- und Ressentimentparolen im Überfluss strömen. Manch ein Politiker hat sich mittlerweile so in Rage geredet, als ob es wirklich darum ginge, hier einer die gesamte Nation bedrohenden Gefahr vorzubeugen. Was aber mitnichten der Fall ist. Je nachdem, ob man die Burka oder den Niqab für Ganzkörperschleier hält, betrifft die Debatte zwischen 400 und 2000 Frauen insgesamt. Eine Massenerscheinung, selbst wenn man nur den muslimischen Teil der französischen Bevölkerung von etwas mehr als 5 Millionen nehmen würde, ist das sicher nicht. Worum geht es also bei dieser unsäglichen Burka-Diskussion? Die Antwort ist einfach, um politische Profilierung eines Präsidenten, der gerne im Rampenlicht steht. Genauso wie seine Erfüllungsgehilfen, die mit einem Randthema rechtzeitig vor den Regionalwahlen von echten Problemen ablenken. Und zwar, weil sie außer Durchhalteparolen auf die meisten Fragen eben keine Antwort haben. Stattdessen zetteln sie eine Diskussion an, die in weiten Teilen der Bevölkerung Ängste weckt. Sowohl bei den betroffenen Frauen als auch jenen, die sich bislang eigentlich keine Gedanken darüber machten, ob ihre Religionszugehörigkeit als störend empfunden werden könnte. Vor allem in einem den Laizismus doch so betonenden Staat. Wenn es den Befürwortern des allgemeinen Burka-Verbots wirklich um Menschenwürde geht, wenn sie mit ihrem Vorstoß den Gedanken der Integration verfolgen, dann müssten sie mehr in pädagogische Maßnahmen investieren, die kulturelle und soziale Einbindung tatsächlich erleichtern. Wenn es ihnen wirklich darum geht, das Leben muslimischer Frauen zu erleichtern, die unter ihren Männern leiden, dann müssen sie sich die Männer vornehmen, die auf das Tragen von einer Burka beharren und nicht die wenigen Frauen, die sie tragen. Die Tatsache, dass die hier eigens einberufene Enquete-Kommission des französischen Parlaments ein gesetzlich geregeltes Burka-Verbot überall in der Öffentlichkeit, also auch auf der Straße, mehrheitlich abgelehnt hat, ist der beste Beweis dafür, dass es in Frankreich immer noch Politiker gibt, die eben nicht bereit sind, ohne weiteres populistischen Initiativen zu folgen. Und zwar auch dann, wenn sie den Ganzkörperschleier zu Recht für rückschrittlich und frauendiskriminierend halten. Auch dann, wenn manch einer die Burka als Zeichen gesellschaftlicher Distanz empfindet. Weshalb in staatlichen Einrichtungen Menschen, die ihr Gesicht aus welchen Gründen auch immer verbergen, in der Tat nichts verloren haben. Die Empfehlung der Enquete-Kommission, Burka-Trägerinnen das Benutzen des öffentlichen Nahverkehrs in Zukunft zu verbieten, kommt dagegen einem Offenbarungseid gleich. Rassisten dürften sich bereits jetzt schon die Hände reiben, sollten die Vorschläge tatsächlich jemals gesetzlich verankert werden. Hendrik Jacek kommentierte. Um Bürgerrechte geht es auch im nächsten Beitrag, und zwar in Russland. Gerade erst hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärt, dass im vergangenen Jahr fast ein Viertel der vielen 10.000 Beschwerden von russischen Bürgern eingereicht wurde. Und die Anhänger der Opposition beklagen, es werde immer schwieriger, den Protest gegen den Kreml auch nur zur Sprache zu bringen. Christine Hamel ist auf findige Aktivisten gestoßen, wie den Moskauer Roman Dobrochotow. Im Winter müssen mich schon 6-7 Leute wegtragen. Wenn ich mich schwer mache und steif wie ein Brett, dann hat die Miliz schon einiges zu tun. Die Polizisten müssen aufpassen, dass sie nicht ausrutschen. Im Sommer, wenn es trocken ist, reichen 4 Milizionäre, um mich an Händen und Beinen wegzuschleppen. Ich wehre mich natürlich nicht, denn das ist ja verboten. Dafür würde ich wieder in den Knast wandern. Roman Dobrochotow kreuzt die Handgelenke zur Illustrierung seiner Worte. Er hat reichlich Erfahrung sammeln können in den vergangenen Jahren, was seinen gewaltsamen Abtransport angeht. Einmal gingen die Bilder sogar um die Welt. Im Dezember 2008 war das, am 15. Jahrestag der russischen Verfassung. Als Präsident Medvedev im Kreml über die Vorzüge der russischen Gesetzgebung dozierte, wurde er plötzlich von Roman Dobrokhotow mit dem Zwischenruf »Schande den Verfassungsänderungen« unterbrochen. Medvedev rief die Sicherheitsleute zurück, die den jungen Politaktivisten aus dem Saal heraustrugen, aber keiner hörte auf den Präsidenten. Schon lange nimmt man das gar nicht mehr ernst, was Medvedev sagt. Das ist ja an sich schon sehr vielsagend. Medvedev gibt jeden Tag irgendwelche demokratischen Losungen heraus und man weiß gar nicht, ob er selbst daran glaubt oder nicht. Tatsache ist, dass schon lange keiner mehr auf ihn hört und dass dies keinerlei Folgen hat. Den politischen Stillstand will der junge Politkunstrebell jedoch nicht hinnehmen. Zusammen mit Gleichgesinnten gründete der 27-jährige Absolvent der Akademie für internationale Politik die Organisation Wir, als Antwort auf die kremltreue Jugendorganisation Die Unsrigen, Nasche. Es gelte, so Roman Dobrokhotow, Missstände wie fehlende Meinungsfreiheit, die russische Unrechtsprechung, Korruption, Spionagewahn und Feindbilder oder die Gängelung der Zivilgesellschaft in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Kein leichtes in Russland, einem Land, das Demokratie mehr oder weniger als Potjomkinsches Dorf inszeniert. Wir haben uns eines Tages entschlossen, am Triumphplatz Puschkins Gedichte auf die Freiheit zu rezitieren. Wir waren so ein übersichtliches Grüppchen, ganz ohne Plakate, und haben dort einfach die berühmtesten Puschkin-Gedichte vorgetragen. Eine Spezialeinheit der Polizei hat uns dann verhaftet und zur nächsten Miliz gebracht. Das Führungsduo Putin-Medvedev fühlt sich stark bedroht von der Straße, dem einzig verbliebenen Protestraum in Russland. Die Medien und das Parlament sind längst gleichgeschaltet. Unablässig wirbt Dmitri Medvedev für unternehmerische Freiheit, Religionsfreiheit und die Freiheit des Wortes. Ja, er appelliert gar an die Eigenverantwortlichkeit der Menschen. Gleichzeitig aber fürchtet der Kreml jede politische Regung. Manche E-Mails werden kontrolliert. Wir merken das immer, wenn die Miliz schon an der Metrostation auf uns wartet. Dabei sind wir meist nur eine Gruppe von 20 bis 30 Leuten. Aber unsere Aktionen, bei denen Humor eine große Rolle spielt, ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich als etwa 10.000 kommunistische Demonstranten, die mit ihren Losungen am 1. Mai auf die Straße gehen und immer das Gleiche sagen. Als Russland beispielsweise wieder seinen Agentenskandal hatte und kremltreue Fernsehsender die über 80-jährige Menschenrechtlerin Ludmila Alexejewa beschuldigten, über Zettelchen, versteckt unter Steinen, mit dem Geheimdienst MI6 zu kommunizieren, schleppten Roman Dobrokhotow und seine Leute Taschen voller Steine zur spionagedienstlichen Untersuchung zum FSB. Ein Flashmob, der dazu angetan ist, die Idiotie der russischen Machterhaltung anschaulich zu machen. Gerne bemüht der Kreml das Bild einer belagerten Festung, um sich die Kontrolle über die Gesellschaft zu sichern. Mit Erfolg. Die Zustimmungswerte für die beiden politischen Führer liegen stabil bei 82% für Medvedev und 76% für Putin. Christine Hamel berichtete aus Moskau. Der Umgang mit Atommüll, der ist in fast jedem europäischen Land ein heißes Eisen. Spanien sucht derzeit händeringend nach einem Standort für ein Zwischenlager. Bemerkenswert ist, mehrere Gemeinden in der Nachbarschaft von Atomkraftwerken bieten sich an. So hat der Gemeinderat von Asco in Katalonien entschieden, ja, das Zwischenlager soll zu uns kommen. Reinhard Spiegelhauer erzählt, warum. In den Gassen des Dorfes ist die Stimmung aufgeheizt. Kernkraftgegner aus der ganzen Region demonstrieren gegen den möglichen Bau des Zwischenlagers. Wer für den Bau ist, hat es schwer, seine Meinung kundzutun. Wir brauchen eine anständige Arbeit, damit wir unsere Familien ernähren können, schreit er gegen die Kernkraftgegner an, und wir sind arbeitslos. So argumentiert auch der Bürgermeister der Gemeinde, Rafael Vidal. Uns ist klar, dass wir diese Chance auf wirtschaftliche und soziale Entwicklung nicht verschenken dürfen, sagt der Bürgermeister. Und die Zahlen sind beeindruckend. In den Bau der Anlage sollen 700 Millionen Euro investiert werden. Wenn das Zwischenlager in Betrieb ist, fließen für einen Zeitraum von 60 Jahren jährlich 6 Millionen Euro in den Gemeindesäckel. Damit könnte man 5 Kindergärten und 2 Polizeistationen pro Jahr bauen, haben die Befürworter ausgerechnet. Außerdem soll die Anlage 150 Arbeitsplätze bringen. Doch die Menschen in den umliegenden Gemeinden, die nicht unmittelbar vom Geld- und Arbeitsplatzsegen profitieren, wollen keine weitere Atomanlage in der Gegend. Erst 2008 gab es einen schweren Zwischenfall in Asko, bei dem Radioaktivität in die Umgebung drang. Ya somos suficientemente solidarios con el tema nuclear y además no hay suficientes carreteras ni infraestructuras para traerlo aquí. Aparte de todas las razones medioambientales, hay una principal, que es que la decisión del Parlamento de Cataluña es que ha dicho que no. Wir tragen hier schon genug Nuklearlasten. Außerdem gibt es gar nicht genug Straßen und Infrastruktur, um alles anzutransportieren, sagt der eine. Und der andere: Neben den Umweltaspekten gibt es etwas ganz Grundlegendes. Das katalanische Parlament hat ein Zwischenlager in Katalonien abgelehnt. Tatsächlich kämpft der Bürgermeister von Ascó nicht nur mit der öffentlichen Meinung in den Nachbargemeinden. Seine eigene Partei droht ihm und den anderen Gemeinderäten der CiU mit einem Parteiverfahren, weil sie sich nicht an die Linie der Partei halten, die lautet: keine weiteren Nuklearstandorte in Katalonien. Heftigen Streit gibt es auch in Yebra, einem kleinen Dorf 50 Kilometer östlich von Madrid. Der Atommeiler dort ist vor 4 Jahren vom Netz gegangen. Nun will Bürgermeister Juan Pedro Sánchez das Zwischenlager ins Dorf holen. Von Kritikern, auch aus der eigenen Partei, lässt er sich nicht beeindrucken. Tienen que entender que por encima de todo están los intereses de nuestros vecinos, los de nuestro municipio y nuestra comarca. Nosotros respetamos todas las decisiones, pero igualmente pedimos respeto para las que nosotros tomamos. Sie müssen verstehen, dass wir vor allem das Interesse unserer Einwohner im Blick haben, das der Gemarkung. Wir respektieren die Entscheidungen anderer, aber wir wollen auch, dass unsere Entscheidungen respektiert werden, sagt der Bürgermeister. Atomkraftgegner kritisieren ganz grundsätzlich den Bewerbungsmodus. Es könne doch nicht sein, dass die wirtschaftlichen Interessen von Gemeinden am Ende eine entscheidende Rolle dabei spielen, wo das spanische Zwischenlager gebaut wird, sagt Umweltschützer Alberto Mayor. Estos municipios, si realmente solicitan estos emplazamientos, es por la escasa financiación que hay municipal, por lo tanto también es una cuestión de plantearnos la financiación municipal desde el Estado. Wenn sich diese Gemeinden bewerben, dann doch nur wegen der schlechten finanziellen Situation. Das Ganze ist also auch eine Frage eines vernünftigen Konzepts der Gemeindefinanzierung durch den Staat. Und wenige Tage vor Ablauf der Bewerbungsfrist ist eine dritte Gemeinde auf den Atommüllzug aufgesprungen, hofft, den Zuschlag für Investitionen in Millionenhöhe zu bekommen. So dürften auch auf den Straßen von Villar de Cañas, keine 100 Kilometer südlich von Yebra, die Diskussionen dieser Tage etwas hitziger werden. Und das war der Europa-Report für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christian Wagner.